wissens die Blumen die kleinen, wie tief verwundet mein Herz. Sie werden mit mir weinen, zu heilen meinen Schmerz. Und wissens die Nachtigallen, wie ich so traurig und krank, sie ließen fröhlich erschallen, erquicken den Gesang. Und wüssten sie mein Wehe, die goldenen Sternelein, sie kämen aus ihrer Höhe und sprechen Trost mir rein. Sie alle können's nicht wissen, nur eine kennt meinen Schmerz. Sie hat ja selbst zerrissen, zerrissen mir das Herz.